Es wird mir immer eine Freude sein, erwiderte Elinor, einen Beweis meiner Verehrung und Freundschaft für Mr. Ferris zu geben, aber meinen Sie nicht, dass mein Einfluss bei dieser Gelegenheit völlig überflüssig ist? Er ist doch Mrs. John Dashwoods Bruder. Das muss doch Empfehlung genug für Ihren Mann sein. Aber Mrs. John Dashwood hält nichts davon, dass Edward Pfarrer wird. Dann fürchte ich, kann mein Einfluss sehr wenig bewirken. Sie verfielen wieder eine ganze Zeit in Schweigen. Schließlich sagte Lucy mit einem tiefen Seufzer, »Ach, ich glaube, es wäre das Klügste der ganzen Geschichte, ein für allemal ein Ende zu machen und die Verlobung aufzulösen. Wir sind anscheinend auf allen Seiten von solchen Schwierigkeiten umgeben, dass wir, auch wenn wir eine Zeit lang untröstlich wären, letzten Endes glücklicher dabei wegkämen. Sie wollen mir nicht vielleicht einen Rat geben, Miss Dashwood?« »Nein«, erwiderte Elinor mit einem Lächeln, hinter dem sich ihre seelische Erregung verbarg. »Das werde ich in dieser Sache auf keinen Fall. Sie wissen genau, dass meine Meinung keinen Einfluss auf Sie hätte, es sei denn, sie entspräche Ihren eigenen Wünschen.« »Da tun Sie mir Unrecht«, entgegnete Lucy mit großem Ernst. »Ich kenne keinen, dem sein Urteil ich so schätze wie Ihrs. Und ich bin überzeugt, wenn Sie mir sagten, ich rate Ihnen unter allen Umständen, Ihre Verlobung mit Mr. Edward Ferris aufzulösen, es wird Sie beide glücklich machen, dann wäre ich auf der Stelle dazu bereit.« Elinor errötete für die Unaufrichtigkeit von Edwards zukünftiger Frau und erwiderte, »Dieses Kompliment ließe mich ganz und gar davor zurückschrecken, meine Meinung über das Thema abzugeben, wenn ich eine hätte. Es gibt meinem Einfluss zu viel Gewicht. Die Verantwortung, zwei zärtlich aneinander hängende Menschen zu trennen, ist zu groß für einen unparteiischen Zuschauer.« »Gerade weil Sie ein unparteiischer Zuschauer sind«, sagte Lucy leicht pikiert und legte besonderen Nachdruck auf ihre Worte, »würde Ihr Urteil eine solche Rolle für mich spielen? Wenn ich den Eindruck hätte, Sie wären gefühlsmäßig voreingenommen, dann wäre mir an Ihrer Meinung nichts gelegen.« Elinor hielt es für geraten, darauf keine Antwort zu geben, damit sie sich nicht in eine unangebrachte, größere Zwanglosigkeit und Vertraulichkeit hineinsteigerten, und war so gut wie entschlossen, das Thema nie wieder zu berühren. Es trat deshalb nach diesen Worten eine neue Pause von mehreren Minuten ein, und wieder war es Lucy, die das Schweigen brach. »Werden Sie diesen Winter in London sein, Miss Dashwood?« fragte sie mit all ihrer gewohnten Selbstgefälligkeit. »Bestimmt nicht.« »Das tut mir leid«, erwiderte die andere, während ihre Augen bei dieser Mitteilung strahlten. »Ich hätte mich so darauf gefreut, Sie dort zu treffen. Aber ich wette, Sie fahren trotzdem. Ihr Bruder und Ihre Schwägerin laden Sie doch bestimmt ein, zu Ihnen zu kommen.« »Ich wäre nicht in der Lage, Ihre Einladung anzunehmen.« »So ein Pech. Ich hatte so damit gerechnet, Sie dort zu treffen. Ich und Anne besuchen gegen Ende Januar dort einige Verwandte, die schon seit Jahren davon reden, dass wir kommen sollen. Aber ich gehe nur wegen Edward. Er ist im Februar dort, sonst würde mich London wenig reizen. Ich mache mir nichts draus.« Elinor wurde bald darauf durch das Ende des ersten Spiels an den Kartentisch gerufen, und das vertrauliche Gespräch der beiden Damen war nun zu Ende, womit sich beide ohne jedes Bedauern abfanden, denn auf keiner Seite war etwas gesagt worden, was ihre bisherige wechselseitige Antipathie verringert hätte, und Elinor nahm mit der traurigen Überzeugung am Kartentisch Platz, dass Edward für die Person, die seine Frau werden sollte, nicht nur keinerlei Liebe empfand, sondern dass er nicht einmal Aussicht hatte, in der Ehe einigermaßen glücklich zu werden, wofür echte Zuneigung auf ihrer Seite gesorgt hätte, denn nur Selbstsucht konnte eine Frau veranlassen, die Verlobung mit einem Mann aufrechtzuerhalten, dem an ihr, wie ihr anscheinend völlig klar war, nicht mehr das Geringste lag. Von diesem Moment an kam Elinor nie wieder auf das Thema zurück. Und wenn Lucy, die selten eine Gelegenheit versäumte, davon anzufangen und es sich nicht nehmen ließ, ihre Vertraute von ihrem Glück zu informieren, wann immer sie einen Brief von Edward bekam, sie darauf ansprach, reagierte Elinor gelassen und zurückhaltend und ließ das Thema fallen, sobald die Höflichkeit es erlaubte, denn sie fand, sie tat Lucy mit diesen Gesprächen einen Gefallen, den sie nicht verdiente und der für sie selbst gefährlich war. Der Besuch der Miss Steele in Barton Park ging weit über die erste Einladung hinaus. Ihre Beliebtheit wuchs, sie waren unentbehrlich. Sir John wollte von ihrer Abreise nichts wissen, und trotz der zahlreichen und vor langer Zeit eingegangenen Verpflichtungen in Exeter, trotz der unumgänglichen Notwendigkeit, deswegen auf der Stelle abzureisen, was am Ende jeder Woche unbedingt erforderlich war, ließen sie sich dazu überreden, beinahe 2 Monate im Herrenhaus zu bleiben und in angemessener Form jenes Fest zu begehen, das um seiner Bedeutung willen eine noch größere Zahl von Bällen und üppigen Dinners erfordert. Obwohl Mrs. Jennings es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, einen Großteil des Jahres in den Häusern ihrer Kinder und Freunde zu verbringen, war sie durchaus nicht ohne eigenen festen Wohnsitz. Seit dem Tod ihres Mannes, der in einem der weniger vornehmen Stadtteile ein erfolgreicher Kaufmann gewesen war, verbrachte sie den Winter in einem Haus in einer der Straßen dicht beim Portman Square. Diesem Haus begann sie mit Herannahen des Januars ihre Gedanken zuzuwenden, und dorthin bat sie eines Tages spontan und ganz unerwartet die beiden älteren Miss Dashwood, sie zu begleiten. Ohne die Röte, die die Wangen ihrer Schwester überzog, und das lebhafte Blitzen in ihren Augen zu bemerken, das nicht gerade Gleichgültigkeit gegenüber dem Plan verriet, gab Elinor unverzüglich eine dankbare, aber endgültige Absage für beide, wobei sie im gemeinsamen Interesse beider zu handeln glaubte. Der angebliche Grund lag in ihrer festen Entschlossenheit, ihre Mutter zu dieser Jahreszeit nicht allein zu lassen. Mrs. Jennings nahm die Absage mit einiger Überraschung entgegen und wiederholte ihre Einladung unverzüglich. »Du lieber Himmel! Ihre Mutter kann Sie doch, weiß Gott, entbehren! Tun Sie mir den Gefallen, ich bitte Sie, ich habe mich so darauf gefreut! Glauben Sie nicht, dass Sie mir irgendwie zur Last fallen? Ich werde Ihretwegen überhaupt keine Umstände machen. Ich muss nur Betty mit der Postkutsche vorausschicken, und das werde ich mir hoffentlich noch leisten können. Wir drei passen ganz bequem in meine Kutsche, und wenn Sie keine Lust haben, mir in London überall hinzufolgen, schön und gut, dann können Sie immer noch mit einer meiner Töchter gehen.« »Ihre Mutter kann doch weiß Gott nichts dagegen haben, denn ich habe solches Glück gehabt, meine Kinder unter die Haube zu bringen, dass sie mich für sehr geeignet halten wird, sie unter meine Fittiche zu nehmen. Und wenn nicht wenigstens eine von ihnen eine gute Partie gemacht hat, bevor ich sie wieder weglasse, dann soll es nicht meine Schuld sein. Ich werde bei allen jungen Männern ein gutes Wort für sie einlegen. Darauf können sie sich verlassen.« »Ich habe den Verdacht«, sagte Sir John, »dass Miss Marion einem solchen Plan nicht abgeneigt wäre, wenn ihre ältere Schwester mitmachte. Es ist nicht einzusehen, dass sie sich nicht ein bisschen amüsieren soll, weil Miss Dashwood es nicht wünscht. Deshalb rate ich Ihnen beiden, nach London aufzubrechen, sobald Sie Barton leid sind, ohne Miss Dashwood ein Wort davon zu sagen.« »Na ja«, rief Miss Jennings, »ich würde mich über Miss Marions Gesellschaft, weiß Gott, enorm freuen, ob Miss Dashwood nun mitkommt oder nicht. Je mehr, desto besser, sage ich immer. Und ich dachte auch, sie würden sich zusammen wohler fühlen, denn wenn sie von mir genug haben, können sie sich miteinander unterhalten und hinter meinem Rücken über meine Marotten lachen. Aber die eine oder die andere, wenn nicht beide, muss ich haben. Gott bewahre, soll ich denn etwa allein zu Hause herumwursteln? Ich, die ich bis letzten Winter daran gewöhnt war, Charlotte um mich zu haben? Kommen Sie, Miss Marion, wir wollen den Handel mit einem Handschlag besiegeln. Und wenn Miss Dashwood mit der Zeit ihre Meinung ändert, na, dann umso besser.« »Ich danke Ihnen, Madam, ich danke Ihnen von Herzen«, sagte Marion voller Empfindung. »Ich bin Ihnen durch die Einladung zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet. Und sie annehmen zu können, wäre mir eine große Freude, ja fast die größte Freude, die ich mir vorstellen kann. Aber meine Mutter, meine liebste, beste Mutter. Ich sehe die Berechtigung von Elinors Einwänden, und wenn unsere Abwesenheit dazu führte, dass sie sich weniger glücklich, weniger wohl fühlt, oh nein, nichts soll mich dazu bringen, sie zu verlassen. Ich kann nicht, ich darf nicht schwanken.« Mrs. Jennings wiederholte ihre Versicherung, dass Mrs. Dashwood sie ohne weiteres entbehren könne, und Elinor, die ihre Schwester nun begriff und erkannte, zu welcher Gleichgültigkeit beinahe allem gegenüber ihre Ungeduld, Willoughby wiederzusehen, sie hinriss, machte weiter keine direkten Einwände gegen den Plan und wollte die Entscheidung stattdessen ihrer Mutter überlassen, von der sie sich allerdings kaum Unterstützung bei ihrem Bemühen erhoffte, einen Besuch zu verhindern, den sie in Marions Fall nicht für angebracht hielt und den sie selbst allen Grund hatte zu vermeiden. Was immer Marion sich wünschte, würde ihre Mutter begeistert unterstützen. Elinor hatte wenig Hoffnung, sie zur Vorsicht in einer Angelegenheit zu bewegen, in der sie ihr noch nie Misstrauen hatte einflößen können. Und ihre eigenen Gründe für ihre Abneigung, nach London zu fahren, wagte sie nicht zu erklären. Dass die überempfindliche Marion bei ihrer Vertrautheit mit Mrs. Jennings Benehmen und ihrem unüberwindlichen Widerwillen dagegen in der Verfolgung eines einzigen Ziels alle diese Unannehmlichkeiten übersah und völlig außer Acht ließ, was ihre reizbaren Gefühle besonders irritieren musste, war ein so starker, ein so schlagender Beweis für die Bedeutung, die dieses Ziel für sie hatte, wie Elinor ihn trotz allem, was vorgefallen war, nicht erwartet hatte. Da Mrs. Dashwood, als sie von der Einladung erfuhr, überzeugt war, dass ein solcher Ausflug ihren Töchtern allerlei Abwechslung bieten würde, und merkte, wie viel Marion bei aller liebevollen Rücksichtnahme auf sie selbst daran lag, wollte sie von einer Ablehnung der Einladung ihretwegen nichts hören, bestand darauf, dass beide sie unverzüglich annahmen und begann dann mit gewohnt guter Laune eine ganze Reihe von Vorteilen aufzuzählen, die sich aus der Trennung für sie alle ergeben würden. »Ich bin begeistert von dem Plan«, rief sie. »Er entspricht genau meinen Wünschen. Margaret und ich werden ebenso davon profitieren wie ihr. Wenn ihr und die Middletons fort seid, werden wir uns friedlich und fröhlich mit unseren Büchern und unserer Musik beschäftigen. Ihr werdet sehen, wie Margaret sich herausgemacht hat, wenn ihr zurückkommt, und ich habe sowieso eine kleine Veränderung in euren Schlafzimmern vor, die ich nun ausführen kann, ohne jemanden zu belästigen. Ich finde es gut, dass ihr nach London fahrt. »Ich bin dafür, dass Mädchen in Verhältnissen wie ihr Sitten und Geselligkeiten Londons kennenlernen. Ihr werdet in der Obhut einer verlässlichen, mütterlichen Frau sein, an deren Güte euch gegenüber ich nicht zweifeln kann. Aller Wahrscheinlichkeit nach werdet ihr eurem Bruder begegnen, und worin seine Fehler oder die Fehler seiner Frau auch bestehen mögen, wenn ich bedenke, wessen Sohn er ist, dann kann ich den Gedanken nicht ertragen, dass ihr euch so völlig fremd geworden seid.« »Obwohl du in deiner gewohnten Besorgtheit um unser Glück«, sagte Elinor, »alle Hindernisse, die dir zu unserem Vorhaben einfielen, aus dem Weg geräumt hast, bleibt immer noch der Einwand, der sich meiner Meinung nach nicht so leicht beseitigen lässt.« Marion machte ein enttäuschtes Gesicht. »Und was«, sagte Mrs. Dashwood, »hat meine liebe, umsichtige Elinor einzuwenden? Welche unüberwindliche Hürde baut sie vor uns auf? Von den Kosten möchte ich nicht ein Wort hören.« »Mein Einwand ist folgender. Obwohl ich Mrs. Jennings für eine gute Seele halte, ist sie nicht die Frau, in deren Gesellschaft wir uns wohlfühlen werden oder deren Protektion uns größeres Ansehen gibt.« »Das ist wahr«, entgegnete ihre Mutter, »aber ihr werdet doch ohne die Gesellschaft anderer kaum mit ihr allein sein, und in Gesellschaft werdet ihr fast immer mit Lady Middleton erscheinen.« »Wenn Elinor durch ihre Abneigung gegen Mrs. Jennings abgeschreckt wird«, sagte Marion, »braucht mich das doch nicht davon abzuhalten, die Einladung anzunehmen. Ich habe keine solchen Skrupel, und ich bin sicher, ich könnte ohne weiteres mit derartigen Unannehmlichkeiten fertig werden.« Elinor konnte sich ein Lächeln angesichts dieser gespielten Gleichgültigkeit gegenüber dem Benehmen von Mrs. Jennings nicht verkneifen, wo es schon Mühe gekostet hatte, Marion zu einigermaßen erträglicher Höflichkeit ihr gegenüber zu überreden, und sie beschloss bei sich, ebenfalls zu fahren, wenn ihre Schwester auf der Reise bestand, da sie es nicht für angebracht hielt, Marion lediglich der Führung durch ihr eigenes Urteil zu überlassen oder Mrs. Jennings in ihrer häuslichen Behaglichkeit Marions Gnade auszuliefern. Dieser Entschluss fiel ihr umso leichter, als sie sich daran erinnerte, dass Edward Ferrars, nach Lucys Worten, vor Februar nicht in London sein würde und dass ihr Besuch ohne unvernünftige Abkürzung vorher beendet werden konnte. »Ich möchte, dass ihr beide fahrt«, sagte Mrs. Dashwood. »Diese Einwände sind unsinnig. Der Aufenthalt in London wird euch viel Freude bereiten, besonders wenn ihr zusammen seid. Und wenn Elinor sich je zu ein bisschen Vorfreude durchringen könnte, dann böte sich ihr dazu eine Unzahl von Anlässen, zum Beispiel dadurch, dass sie ihre Bekanntschaft mit der Familie ihrer Schwägerin vertieft.« Elinor hatte oft eine Gelegenheit herbeigewünscht, die Selbstverständlichkeit, mit der ihre Mutter die Beziehung zwischen Edward und ihr betrachtete, zu erschüttern und den Schock zu lindern, wenn die Wahrheit an den Tag kam. und obwohl sie sich wenig Erfolg davon versprach, zwang sie sich bei diesem erneuten Vorstoß, ihren Entschluss wahrzumachen, und sagte so gelassen sie konnte: »Ich mag Edward Ferris sehr gern und werde mich immer freuen, ihn zu sehen, aber was den Rest seiner Familie betrifft, so ist es mir völlig gleichgültig, ob ich sie jemals kennenlerne oder nicht.« Mrs. Dashwood lächelte und sagte nichts. Marion sah erstaunt auf, und Elinor schloss daraus, dass sie ebenso gut den Mund hätte halten können. Ohne noch viel Worte darüber zu verlieren, kam man schließlich überein, die Einladung anzunehmen. Mrs. Jennings nahm die Nachricht hocherfreut und mit vielen Versicherungen ihrer Liebe und Fürsorge zur Kenntnis. Und nicht nur ihr war dies ein Anlass zur Freude. Sir John war entzückt. Für einen Mann, dessen ständige Sorge die Angst vor dem Alleinsein war, bedeutete die Vermehrung der Einwohnerzahl von London um 2 nicht wenig. Selbst Lady Middleton machte die Anstrengung, entzückt zu sein, was für sie durchaus etwas bedeuten wollte, und was die Miss Steele anging, so waren sie, besonders Lucy, in ihrem ganzen Leben noch nicht so glücklich gewesen wie bei dieser Nachricht. Elinor fand sich mit diesem Plan, der ihren Wünschen zuwiderlief, leichter ab, als sie erwartet hatte. Sie selbst berührte es nicht mehr, ob sie nach London fuhr oder nicht, und als sie sah, wie sehr ihrer Mutter der Plan gefiel und wie ihr Aussehen, Stimme und Benehmen ihrer Schwester belebte, all ihre frühere Heiterkeit wiederherstellte und sie zu größerer Ausgelassenheit als sonst bewegte, bedauerte sie die Ursache nicht einmal und erlaubte sich kaum, den Folgen zu misstrauen. Marians Freude überstieg beinahe jedes erträgliche Maß. So groß war ihre innere Erregung und ihre Ungeduld aufzubrechen. Lediglich ihr Bedauern, ihre Mutter allein zu lassen, dämpfte ihren Eifer, und als sie voneinander Abschied nahmen, war sie von Schmerz überwältigt. Ihre Mutter nahm es sich nicht weniger zu Herzen, und Elinor war die einzige von den dreien, die die Trennung anscheinend nicht als ewig betrachtete. Ihre Abreise fand in der ersten Januarwoche statt. Die Middletons sollten eine Woche später folgen. Die Miss Steele hielten ihre Stellung im Herrenhaus und würden sie erst mit dem Rest der Familie räumen. Elinor konnte nicht in derselben Kutsche mit Mrs. Jennings sitzen und in ihrer Obhut und als ihr Gast auf eine Reise nach London gehen, ohne über ihre eigene Lage zu staunen. So kurz war ihre Bekanntschaft mit dieser Dame, so wenig passten sie in Alter und Naturell zusammen, und so zahlreich waren ihre Einwände gegen ein solches Unternehmen noch vor wenigen Tagen gewesen. Aber alle diese Einwände waren bei der unbekümmerten Begeisterung, die Marian und ihre Mutter teilten, überwunden oder übersehen worden. Und Elinor konnte trotz gelegentlicher Zweifel an Willoughbys Beständigkeit beim Anblick der stürmischen und schwärmerischen Erwartung, die Marians ganze Seele erfüllte und aus ihren Augen strahlte, nicht umhin, die Hoffnungslosigkeit ihrer eigenen Aussichten, die Freudlosigkeit ihrer Stimmung im Vergleich zu Marians und die Bereitwilligkeit zu empfinden, mit der sie die Sorgen ihrer Schwester auf sich nehmen würde, wenn sie damit das gleiche anregende Ziel vor Augen, den gleichen Anlass zu Hoffnung haben konnte. Bald, sehr bald würde sich nun allerdings herausstellen, was Willoughbys Absichten waren. Aller Wahrscheinlichkeit nach war er bereits in London. Marians Ungeduld abzureisen verriet, dass sie damit rechnete, ihn dort anzutreffen. Und Elinor war entschlossen, durch eigene Beobachtung oder die Informationen anderer so viel wie möglich über seinen Charakter zu erfahren, aber auch sein Verhalten ihrer Schwester gegenüber mit peinlicher Genauigkeit zu beobachten, um festzustellen, wer er war und was er vorhatte, bevor viele Begegnungen stattgefunden hatten. Sollten ihre Beobachtungen zu nachteiligen Ergebnissen führen, dann war sie entschlossen, ihrer Schwester um jeden Preis die Augen zu öffnen. Wenn nicht, standen ihr neue Anstrengungen bevor. Dann musste sie lernen, alle selbstsüchtigen Vergleiche zu vermeiden und alles Bedauern, das ihre Freude über Marians Glück schmälern konnte, zu unterdrücken. Sie waren 3 Tage unterwegs, und Marians Benehmen während der Reise gab einen hübschen Vorgeschmack davon, was man in Zukunft von ihrer Gefälligkeit und Umgänglichkeit Mrs. Jennings gegenüber zu erwarten hatte. Sie saß fast den ganzen Weg schweigend in ihre eigenen Gedanken versunken da und ergriff höchstens dann freiwillig das Wort, wenn ein Naturbild von pittoresker Schönheit im Blickfeld ihr einen Ausruf des Entzückens entlockte, der ausschließlich an ihre Schwester gerichtet war. Um dieses Benehmen auszugleichen, machte es sich Elinor gleich zur Aufgabe, alle Regeln der Höflichkeit genau zu beachten, was sie sich ohnehin vorgenommen hatte, behandelte Mrs. Jennings mit der größten Zuvorkommenheit, unterhielt sich mit ihr, lachte mit ihr und hörte ihr zu, wann immer sie konnte.